Auf NDR 3 hören Sie nun den zweiten Teil eines Essays von Hermann Giesecke. Vom Nutzen und Nachteil der Wissenschaft für die Erziehung. In der ersten Folge hatte sich der Autor mit der widersprüchlichen Entwicklung der Erziehungswissenschaft befasst, die das Kind zunächst als autonomes Wesen entdeckte und propagierte, um es sich dann als Forschungsobjekt zurechtzumachen. Die heutige abschließende Folge hat den Untertitel »Die Pädagogisierung des Kindes« und der Ernst des Lebens. Seit dem 18. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft, wird der Erziehung große Aufmerksamkeit geschenkt. In unserer bürgerlichen Gesellschaft sollen nämlich die Positionen nach der individuellen Leistung verteilt werden, nicht wie vorher nach dem Rang der Geburt. Dass jeder seinen Marschallstab im Tornister trage, wird zum neuen Glaubensbekenntnis für viele Generationen. Die Zukunft des Kindes wird grundsätzlich offen, ist nicht mehr vorherbestimmt durch seine Herkunft. Das Kind kann sie durch Lernen mitbestimmen. Aber die offene Zukunft ist auch eine Last, weil sie Leistung, Mühe und Entscheidungen abverlangt, bei immer ungewissem Ausgang. Die Sorge der Eltern um die Schulleistungen ihrer Kinder, dass diese, wenn sie schon nicht die Besten sind, dann wenigstens mitkommen und weiterkommen, gilt ihrer Zukunft, nicht ihrer Gegenwart. Die gute Klassenarbeit nützt dem Kind nicht heute, sondern später, zum Beispiel fürs Abitur und fürs Studium. Dass die Zukunft nicht nur besser sein könne als Gegenwart und Vergangenheit, sondern auch sein müsse, ist ein Glaubenssatz, ohne den die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft gar nicht zu denken ist. Mehr zu produzieren, Besseres herzustellen, mehr zu verdienen, etwas Besseres zu werden, das hält unsere Gesellschaft im Kern zusammen, gibt dem Einzelnen entscheidende Orientierungsmaßstäbe für sein Handeln. Ohne diese gesellschaftliche wie biografische Zukunftsperspektive gäbe es auch nicht Erziehung im modernen Sinne, sondern nur ein Zusammenleben mit Kindern. In der Zukunftsorientierung erscheint gegenwärtiges Glück, ja das Leben überhaupt, das sich ja immer in der Gegenwart abspielt, als bloßes Durchgangsstadium. Kein Wunder also, dass seit Rousseau viele Pädagogen darauf bestanden, die Gegenwart des Kindes nicht seiner Zukunft zu opfern, sondern zwischen beiden Ansprüchen eine Balance zu finden. Aber die meisten Ärgernisse im Umgang mit Kindern ergeben sich aus diesem Widerspruch. Das Kind ist für lange Zeit der Fülle seiner gegenwärtigen Impulse und Eindrücke verhaftet. Aber die Eltern haben bewusst oder unbewusst immer seine Zukunft im Blick. Das Kind soll zum Beispiel Ordnung halten, aber nicht, weil es dabei jetzt glücklicher wäre, sondern damit es dies später kann. Im Namen seiner Zukunft wurde das Kind in eine Eigenwelt verwiesen, in der es einerseits vor ungünstigen Einwirkungen geschützt werden sollte, andererseits auf sein künftiges Leben vorbereitet wurde. Dabei ging es zunächst keineswegs zimperlich zu. Die Aufgabe, die Zukunft des Kindes zu planen und zu sichern, war neu und machte die Menschen unsicher. Viele glaubten, mit Härte und Strenge jeden kindlichen Eigensinn unterdrücken zu müssen. In der Schule zum Beispiel herrschten dieselben Normen und sozialen Maßstäbe wie in der Familie oder beim Militär. Insofern war die Schule durchaus lebensnah. Beim Übergang von der Schule zum Arbeitsplatz oder Militärdienst gab es keinen Praxisschock wie heute. Erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts setzte sich allmählich unter der Fahne der reformpädagogischen Bewegung die sogenannte Pädagogik vom Kinde aus durch. Sie versuchte, mehr Verständnis für das Eigenleben des Kindes zu wecken, für sein gegenwärtiges Glück. Derartige Ideen waren nicht neu, aber nun fanden sie öffentliche Resonanz, weil einmal der normative und politische Pluralismus, der sich vor allem nach 1918 durchsetzte, die Erziehungsziele und Erziehungsstrategien relativierte. Zudem waren die Klassenschranken durchlässiger geworden. Das Bürgertum hatte sich ja mit dem Prinzip der individuellen Leistung gegen die auf Geburt beruhenden Privilegien des Adels durchgesetzt, sich dann aber selbst das neue Bildungsprivileg gegen die unteren sozialen Klassen gesichert. In dem Maße nun, wie dieses Privileg in Frage gestellt wurde, musste seine Verteidigung von den Kindern selbst verinnerlicht werden, um sie im Wettbewerb mit Konkurrenten durchhalten zu können. Nur mit der Zustimmung und Mitwirkung des Kindes, nicht mehr allein durch autoritäre Weisungen, etwa des Vaters, war nun die Zukunft des Kindes zu sichern. Hierin liegt der wesentliche Grund für die Pädagogisierung des Kindes. Denn der Appell an die Innerlichkeit war nicht möglich, ohne auf die Bedürfnisse und Interessen des Kindes einzugehen. Von daher legitimierte sich die Reformpädagogik und machte den Weg frei für ein neues pädagogisches Berufsverständnis, das sich auf die Wissenschaften stützte, die die Bedürfnisse des Kindes erforschten. Nun emanzipierten sich die pädagogischen Berufe auch in gewissem Maße vom Erziehungswillen des Staates, der Kirchen und der Eltern und gewannen eine selbstständige Position. Nun war zum Beispiel Schule nicht mehr ein Exemplum für Arbeitswelt oder Militär, nicht mehr Gesellschaft und Staat im Kleinen. Schule und Leben tragen vielmehr auseinander. In der Schule galten nun eigene, nämlich pädagogische Normen und Regeln. Leistung zum Beispiel soll hier dem Kind nur dann abverlangt werden, wenn man es verständnisvoll behandelt, sich Mühe gegeben hat, ihm etwas beizubringen, wenn man es entsprechend motiviert. Das Kind bleibt entlastet von der vollen Verantwortung für sein Handeln und Verhalten. Einflüsse, die seiner Entwicklung schaden, werden möglichst ferngehalten. Die Entscheidung darüber, was gut ist für das Kind und seine Entwicklung, trifft die jeweils zuständige pädagogische Profession, zum Beispiel der Lehrer oder die Kindergärtnerin. Diese reformpädagogische Tendenz bekam seit Ende der 60er Jahre neue Impulse und sie veränderte allmählich auch die Zeitperspektive. Die Zukunft trat zurück zugunsten der Gegenwart. Die Pädagogisierung des kindlichen Lebens hat in der Vergangenheit Bedeutendes geleistet. Man denke nur an den jahrzehntelangen Kampf gegen die Kinderarbeit oder gegen die wirtschaftliche Ausbeutung jugendlicher Lehrlinge oder gegen die bewusste oder unbewusste Misshandlung von Kindern. Aber die folgenden Beispiele lassen auch Skepsis aufkommen. 14-Jährige, kräftig wie erwachsene Männer, bekommen keinen Ferienjob, weil sie nach dem Gesetz zu jung zum Arbeiten sind, obwohl die Erfahrung regelmäßiger, disziplinierter Arbeit für sie ungemein wichtig wäre. Und sei es auch nur im Hinblick auf die Frage, ob der Kauf des erwünschten Mopeds so viel Mühe wirklich wert ist. In den Schulen und bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule sind der Aufsicht enge Grenzen gesetzt. Sogar Schneeballschlachten können verboten sein. Dabei geht es nicht um das Wohl des Kindes, sondern um die schlichte Frage, wer bei Unfällen die Kosten zu tragen hat. Der Schutz der Lehrlinge vor Ausbeutung und das pädagogische Verständnis für ihr Verhalten ist zum Teil so weit entwickelt, dass wichtige Ernsterfahrungen, wie sie die wirkliche Arbeitswelt bereithält, gar nicht mehr in der Lehrzeit gesammelt werden können, sodass oft ein regelrechter Praxisschock eintritt beim Übergang von der Lehre in den Beruf. Dabei war die Praxisnähe immer ein Hauptargument dafür, einen Teil der Berufsausbildung im Betrieb stattfinden zu lassen. Auch in den Hochschulen ist es üblich geworden, pädagogische und therapeutische Hilfen anzubieten bei Arbeitsschwierigkeiten oder auch bei schlichter Arbeitsunlust, was nicht immer leicht zu unterscheiden ist. Ja, derartige Pädagogisierungen dringen teilweise in die Lehrveranstaltungen selbst ein, werden Teil ihres Programms. Solche Beispiele geben Anlass für einige grundsätzliche Überlegungen zum Problem der Pädagogisierung. Offensichtlich ist das ursprüngliche Motiv der Pädagogisierung, Kindern einen entlasteten Lebensraum zu gewähren, in dem sie die Entwicklung ihrer Zukunft gestalten können, weitgehend zur Fiktion geworden. In dem Maße, wie in den pädagogischen Institutionen rechtlich relevante Akte geschehen, die als solche auch der rechtlichen Überprüfung standhalten müssen, das gilt für den Versicherungsschutz wie für Schulnoten, greifen eben auch nicht-pädagogische Ansprüche in die pädagogischen Einrichtungen ein und bestimmen die pädagogischen Handlungen mit. Insofern Kinder und Heranwachsende aber selbst nicht rechtsmündig sind, sind sie davon auch nur mittelbar betroffen, unmittelbar reglementiert werden Lehrer und Eltern. So hebt die Verrechtlichung die Pädagogisierung nicht etwa auf, sondern verstärkt sie nur und modifiziert ihren Inhalt. Das Hauptproblem dieser verrechtlichten Pädagogisierung ist, dass sie die persönliche Verantwortungslosigkeit aller Beteiligten fördert oder genauer die Verantwortung auf den rechtlich beschreibbaren Rahmen reduziert. Rechtlich einwandfreies Verhalten gegenüber dem Kind ist gewiss eine wichtige Voraussetzung für pädagogisches Verhalten, aber auch nicht mehr. Ich kann mich als Lehrer rechtlich korrekt verhalten, ohne dem Kind die pädagogisch nötige Aufmerksamkeit zu schenken, ihm relative Sympathie und Verständnis zu signalisieren, ihm ermunternd zu helfen. Die eigentliche pädagogische Handlungsdimension entzieht sich der Verrechtlichung, die ja nur bis zur äußerlich erkennbaren Korrektheit vordringen kann. Die Verrechtlichung verhindert pädagogisches Verhalten nicht im Einzelfall, aber sie setzt schon durch die Flut der Erlasse Maßstäbe, angesichts derer die pädagogische Zuwendung allenfalls als instrumentelle Technik gekonnter Professionalität erscheinen mag. Das Kind andererseits lernt nicht oder kaum Verantwortung für sich zu übernehmen. Wenn es irgendeinen materiellen Schaden verursacht, erledigt eine Versicherung die Wiedergutmachung. Gewiss soll es die erwarteten Schulleistungen erbringen, aber wenn das nicht gelingt, wird es von den Wissenschaften, die die Pädagogisierung tragen, bis weit ins Erwachsenenalter hinein vielfach entschuldigt. Seine soziale Herkunft, seine schwierige Kindheit, das Unverständnis der Umwelt, das inhumane System der Schule, die Unfähigkeit des Lehrers und vieles andere mehr wird mit mehr oder weniger guten Gründen angeführt. Ganze Berufsgruppen, pädagogische wie therapeutische, leben davon, dass das Kind keine Verantwortung hat und dass es in diesem Zustand, wenn nicht rechtlich, so doch wenigstens psychologisch, möglichst lange verbleibt. Was einmal als Schutz des Kindes gemeint war, hat sich in Entmündigung verwandelt. Längst beherrscht die Tendenz der Pädagogisierung auch die öffentliche Meinung und verunsichert nicht wenige Elternhäuser. Manche Eltern begeben sich auf den Rechtsweg, um ihren Kindern die Verantwortung für schulisches Versagen abzunehmen. Und unter dem Einfluss psychoanalytischer Gedanken, die entsprechend vereinfacht von den Massenmedien transportiert werden, liegt die Vorstellung nahe, dass andere die Schuld an der eigenen Misere haben. Etwa nach dem Motto, wenn ich meine Kinder nicht erziehen kann, dann muss das an meinen Eltern liegen. Der einleuchtende therapeutische Ansatz, dass der Klient Recht habe mit seinem Leiden und seinem Verhalten, schlägt um in allgemeine Verantwortungslosigkeit, wenn er zur Norm für öffentliches Verhalten überhaupt gemacht wird. Je größer das Angebot an therapeutischen Leistungen wird, umso größer wird auch die Versuchung, sie als Entlastung von Verantwortung zu benutzen. Diese Tendenz zur Infantilisierung nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen ist unübersehbar. Das Kind wird so zum Objekt vielfältiger, aber persönlich unverbindlicher Kompetenzen. Es wird gleichsam ständig weitergereicht. Eltern geraten in die Versuchung, ihre Schwierigkeiten mit den Kindern an Lehrer oder Therapeuten weiterzugeben, anstatt sie selbst im Rahmen des Zusammenlebens, zur Not auch unter Konflikten, zu lösen. Lehrer geben das schwierige Kind an die Eltern zurück oder an den Schulpsychologen weiter. Aber selbst die beste pädagogische oder therapeutische Professionalität bleibt menschlich unverbindlich. Schließlich gehört emotionale Distanz zum Selbstverständnis solcher Berufe. Den Eltern wird durch die Massenmedien vorgeführt, wie man freundlich mit Kindern umgeht und Verständnis für sie entwickelt und wie man nicht autoritär Probleme durch verbale Überzeugungskraft löst. Aber ohne es selbst zu merken, behandeln viele Eltern ihre Kinder, wie ein Psychologe seine Klienten behandelt. Mit freundlicher Zugewandtheit, aber auch mit der schweigenden Drohung: Komm mir nicht zu nahe mit deinen Problemen, ich habe selbst genug davon. So gesehen fördert die Pädagogisierung des Lebens erst die Vereinsamung der Menschen, die aufzuheben sie dann zu ihrer Aufgabe macht. Die Versuchung, weder für sich noch für andere Verantwortung zu übernehmen, gipfelt in der Sucht. Der Süchtige reicht sich gleichsam selbst weiter, nämlich an die Droge. Aber hier versagen alle Pädagogisierungen, jedenfalls im fortgeschrittenen Stadium. Da werden menschliche Beziehungen nur noch ausgebeutet, um an den Stoff zu kommen. Freundlich zugewandtes Verhalten des Süchtigen, sofern es überhaupt noch möglich ist, ist taktisch kalkuliert, um möglichst lange unentdeckt zu bleiben. Aber in der extremen Grenzsituation der fortgeschrittenen Sucht hilft nur noch, die Verantwortung für sein Leben nicht mehr weiterzugeben oder weitergeben zu lassen, sondern endgültig selbst zu übernehmen. Schließlich schränkt die Pädagogisierung den Erfahrungsspielraum erheblich ein, weil sie die Tendenz hat, Erfahrungen zu sortieren und vorzudeuten. Seitdem die Familie genötigt wird, sich zu pädagogisieren, drohen die menschlichen Beziehungen taktisch zu werden. Dann kann das Kind nur schwer herausfinden, wie die Erwachsenen wirklich sind, im Guten wie im Bösen, in ihren Stärken und Schwächen. Nur so aber könnte es sich in dieser menschlichen Dimension auch selbst erfahren. Die Pädagogisierung macht das Elternsein zu einer Rolle, die man möglichst gut zu spielen hat. Gegenüber den Kindern ebenso wie gegenüber der Nachbarschaft und beraubt es so der ursprünglichen Vitalität. In der Schule wird den Kindern nicht etwa Kunst, Literatur, Musik, Politik nahegebracht, sondern das, was diese kulturellen Objektivationen für einen vorgegebenen pädagogischen Zweck hergeben, zum Beispiel für ein künftig gewünschtes Verhalten. Früher war der Bildungswert einer Sache das entscheidende Kriterium. Alles wurde daraufhin abgemolken, wie wir als Heranwachsende spotteten. Die Pädagogisierung lebt von der Unterstellung, dass Dinge und Menschen keinen Eigenwert haben, sondern nur im Hinblick auf bestimmte Zwecke von Bedeutung sind. Aber nur, wenn man sich den Selbstzwecken der Menschen und Sachen nähert, kann man authentische Erfahrungen gewinnen. Die sozialen Erfahrungen ferner, die man in der Schule machen kann, sind in wesentlichen Punkten nur dort gültig. Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist kein Exemplum für ein Arbeitsverhältnis. Und die Wahlen zur Schülervertretung sind politische Spielereien, weil es keine Macht zu erobern und zu verteidigen gibt. Gleichwohl hat die Sache einen Zweck, das Kind an soziale Funktionalisierungen zu gewöhnen. Besonders auffällig ist die in den letzten 15 Jahren erfolgte Pädagogisierung der Hochschulen. Die eigentümliche Erfahrung wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens widersetzt sich eigentlich jeder Pädagogisierung. Das ändert sich jedoch, wenn man das Studium einem Zweck unterwirft, zum Beispiel, dass es einer bestimmten Berufstätigkeit unmittelbar nützen soll. Selbst Praktika, die ja ein Stück authentischer Wirklichkeitserfahrung bringen könnten, sind mit umfangreichen Vor- und Nachbereitungen oft umstellt, damit auch die richtigen Deutungen gemacht werden. Die Pädagogisierung duldet keine Erfahrungen, die sie nicht selbst definieren kann. Das Problem dieser Pädagogisierung ist ihre Expansion und das Streben nach Totalität. Hinzunehmen wäre ja, wenn der Mensch einen Teil seines Tages bzw. seines Lebens in pädagogischen Einrichtungen verbringt, wenn er daneben auch ganz anders strukturierte Erfahrungen machen könnte. Aber er macht überall nur die gleichen. Dass nämlich Sachen wie Menschen keine eigene Dignität haben, sondern auf Zwecke hin zu funktionalisieren sind. Die Pädagogisierung ist eine Variation der im Freizeitbereich üblichen Vermarktung. Sie spricht die Menschen in ihrer gegenwärtigen Befindlichkeit an und wirbt für ihre Produkte, was im Fachjargon motivieren genannt wird. In der pädagogischen Reformbewegung war die Pädagogisierung des Kindes eingeleitet worden zu dem Zweck, dem Kind persönliche Autonomie zu verschaffen und ihm die Möglichkeit zu geben, seine Fähigkeiten zu entfalten und damit seine Zukunft vorzubereiten. Zugleich sollte es sich aber auch seiner gegenwärtigen kindlichen Existenz erfreuen können und dürfen. Die Idee des zubereiteten Erfahrungsraumes, in dem es wie im Elternhaus vor schädlichen Einflüssen bewahrt werden könnte und in dem ihm die Wirklichkeit des Lebens nur in dem Maße zugänglich gemacht wird, wie seine Kräfte ausreichen, sie auch zu bewältigen. Diese Idee ist längst illusorisch geworden. Das Fernsehen im Wohnzimmer macht jede Art von Realität, wenn auch aus zweiter Hand, schon kleinen Kindern zugänglich und die erwähnte Verrechtlichung macht eine am einzelnen Kind orientierte pädagogische Verantwortung zur kauzigen Attitüde. Aus der begrenzten Pädagogisierung des Kindes ist inzwischen eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz geworden, die alle lebenden Generationen zu erreichen sucht. Sie wird getragen von den modernen Erziehungswissenschaften, die das Personal, die Techniken und die Ideologien dafür zur Verfügung stellen und deren eigener Expansionsdrang auch die Pädagogisierung beflügelt. Sie ist gemeinsam mit den Massenmedien Teil eines Vergesellschaftungsprozesses, der die Kinder früh erwachsen macht und doch unmündig hält und die Erwachsenen infantilisiert. Sie ist ein System sowohl der sozial-emotionalen Versorgung wie der sozialen Kontrolle. Von dem, was sie mitproduziert, lebt sie auch. Von der bei jedermann vermuteten Unmündigkeit, von der Preisgabe persönlicher Verantwortlichkeit und von der Gleichschaltung der Erfahrungsmöglichkeiten mit Sachen und Menschen. So gesehen hat die Pädagogisierung eine politische Dynamik, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Weder ihr Ziel noch ihr Ergebnis kann der mündige Mensch sein, jenes Leitbild bürgerlicher Individualität und Souveränität, dem bisher alle öffentliche Erziehung verpflichtet war. Selbstverständlich kann der einzelne Pädagoge oder Therapeut seine Arbeit immer noch am Leitbild des Mündigen orientieren und viele tun das auch. Aber als ein institutionell verfestigtes gesellschaftliches Teilsystem hat die Pädagogisierung die gegenteilige Wirkung. Wichtiger aber ist vielleicht noch, dass Zukunft nicht mehr die entscheidende Zeitdimension des pädagogisierten Handelns ist, sondern Gegenwart. Dieser Prozess begann schon in der Reformpädagogik und hat selbstverständlich allgemeine gesellschaftliche Ursachen. Zukunftsangst, Arbeitslosigkeit und nicht zuletzt das an der Zeitkategorie Gegenwart orientierte Leben in Freizeit und Konsum spielen eine Rolle. Auch die pädagogische und therapeutische Profession lebt von der Gegenwart ihrer Klientel, nicht von der Zukunft. Wir haben aber gesehen, dass die Verantwortung für die Zukunft des Kindes konstitutiv war für den Begriff der bürgerlichen Erziehung. In dem Maße also, wie die Kategorie der Zukunft im gesellschaftlichen wie im biografischen Sinne bedeutungslos wird, bricht auch der Sinn dessen zusammen, was wir bisher Erziehung genannt haben. Wo es keine Macht mehr über die Zukunft der Kinder gibt, da gibt es auch keine Erziehung mehr in dem Sinne, in persönlicher Verantwortung Einfluss zu nehmen auf Gesinnung, Vorstellungen und Verhalten Heranwachsender. Erziehung wird durch Sozialisation ersetzt, das heißt durch pädagogisch ungeplante, persönlich nicht verantwortete Vergesellschaftungen in Gruppen. Erziehung findet nur noch in den ersten Lebensjahren statt, solange das Kind den Lebensraum der Familie noch nicht verlässt. Gleichaltrigen Gruppen, Kindergarten und Teilnahme am Fernsehen eröffnen den Prozess der Sozialisation, der schon beim Schulkind erzieherische Einflussnahmen der Eltern zurückdrängt. Viele Eltern glauben zwar, dass sie ihre Kinder noch sehr lange erziehen, aber tatsächlich unterstützen sie nur das, was über die Medien oder die Gleichaltrigen als Erwartung an sie herangetragen wird. Die Bedeutung der Familie für das Heranwachsen der Kinder liegt längst nicht mehr in den planmäßigen Erziehungsentscheidungen, sondern in der Qualität des Zusammenlebens. Dass in der Schule nicht mehr erzogen wird, wird zwar von vielen beklagt, aber von kaum jemandem ernsthaft bestritten. Abgesehen von der Aufgabe der Wissensvermittlung wird in der Schule längst nur noch sozialisiert, auch wenn man das gelegentlich soziale Erziehung nennt. Die wichtigste Funktion der Schule ist die tägliche Kasernierung von Kindern. Und wie wenig sie deren Zukunft im Auge hat, zeigt das Kurssystem der gymnasialen Oberstufe, das kaum mehr zur Studierfähigkeit führt. Der Aufstieg der modernen Erziehungswissenschaften markiert also paradoxerweise das Ende der Erziehung. Das aber macht sie keineswegs überflüssig, denn die Sozialisationsprozesse müssen aufgeklärt und unter gesellschaftlicher Kontrolle gehalten werden. Nun ist selbstverständlich nichts dagegen zu sagen, dass uns eine Fülle von Bildungsangeboten gemacht wird, dass wir für eine Reihe von Problemen uns eine professionelle Beratung holen und zur Not auch eine Therapie in Anspruch nehmen können. Widerstand ist jedoch angebracht gegen die Tendenz, den Menschen die Verantwortung und authentische Erfahrungen zu nehmen. Wir sollten diejenigen Lehrer unterstützen, die auf das pädagogisierte Getue verzichten und durch fachliche Souveränität und durch menschliche Glaubwürdigkeit ihre Schüler beeindrucken. Und als Eltern sollten wir erkennen, dass wir die Zukunft unserer Kinder kaum noch planen können und dass deshalb Erziehungsmaßnahmen, die im Namen der Zukunft ergriffen werden, problematisch sind. Wichtiger wäre, das Zusammenleben so zu gestalten, dass sich die Kinder trotz aller Konflikte und Auseinandersetzungen wohlfühlen und ihre Fähigkeiten entfalten. Der Hunger nach Erfahrungen aus erster Hand ist ein wichtiger Impuls für die gegenwärtigen Protestbewegungen, von der Friedensbewegung bis teilweise zum Neonazismus und zur Drogenszene. Wir haben es heute mit einer jungen Generation zu tun, die unter den Bedingungen der allseitigen Pädagogisierung aufgewachsen ist, der man nichts Nennenswertes zugemutet und zugetraut hat und die deshalb bis ins Erwachsenenalter hinein ihre Fähigkeiten und ihre Grenzen gar nicht kennenlernen konnte. Wir sollten uns nicht darüber wundern, wenn junge Leute ihren Erfahrungshunger dort zu stillen versuchen, wo sich eine Gelegenheit dazu bietet. Authentische Erfahrungen aber, so haben wir gesehen, sind nur möglich, insoweit die Selbstzwecke von Menschen und Sachen ernst genommen werden. Im Zusammenhang mit der ökologischen Krise wächst die Einsicht, dass Menschen, ihre kulturellen Schöpfungen und vor allem auch die Natur ihre eigenen Zwecke haben, die nicht unbegrenzt funktionalisiert werden dürfen. Möglicherweise deutet sich hier eine Wende an, die auch der Pädagogisierung ihre Grenzen zeigt. Auf NDR 3 hörten Sie die zweite und abschließende Folge eines Essays von Hermann Giesecke. Vom Nutzen und Nachteil der Wissenschaft für die Erziehung. Es sprach der Autor. Die Redaktion hatte Werner Hill.